Hey da Wanderer, willkommen zur 52. Ausgabe des Greif und Klau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Ryan stolz wäre. Auf diesen vielleicht nicht. Aber dazu erzählt gleich mehr Christophorus und Greif und Klau. So, heute ist das Thema meine Paradedisziplin. Epic Fails und Darwin Awards im Rollenspiel. Das September-Thema des Rollenspiel-Karnevals. Ja, bei Karnevals-Thema habe ich oft Glorian als Gast da oder als Mitmoderator da. Aber das Thema Patzer, Epic Fails und Charaktertode. Darwin Awards, das ist ja quasi dir auf den Leib geschrieben. Deswegen wurden auch Rollenspiele gemacht, glaube ich. Ja. Auch. Ja, kommen wir erstmal zum Einladungstext. Wir nehmen mal den vom Forum. September im Karneval der Rollenspielblogs. Und in diesem Monat darf ich den Umzug ehrenvollerweise einmal anführen. Also Jäger, nett, nicht ich. Ich zitiere. Das Thema in diesem Monat lautet dabei Epic Fails und Darwin Awards im Rollenspiel. Zugegeben, das Thema ist einmal etwas anderes, ist etwas anders als in den vergangenen Monaten und wird vermutlich, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, auch einen unterhaltsamen Charakter haben und möglicherweise, Klammer auf wahrscheinlich, weniger einen spieltheoretischen und nützlichen. Doch warum sollte man nicht auch einmal auf die Effektseite des Rollenspiels schauen und nach außen zeigen, wie viel Spaß man mit diesem Hobby haben kann? Und wenn doch hilfreiche Tabellen, Listen und anderweitige Beiträge dabei entstehen, dann immer her damit. Für mich sind sie das Salz in der Suppe des Rollenspiels, die Momente, in denen etwas Außergewöhnliches passiert, über das dann auch Monate, vielleicht gar Jahre später gesprochen wird. Selten sind es die Abenteuer selber. Vielmehr sind es einzelne Ereignisse, die sich derweil ereignet haben. Da ist die Abenteuerin, die sich in der ausweglosen Situation heldenhaft aufopfert, um ihren Kameraden oder gar die ganze Welt zu retten, haben wir dabei, und posthum für alle Zeit mit einem Denkmal verehrt wird. Wie die Spieler in die Situation geraten sind und worum es eigentlich bei dem Abenteuer ging, das weiß hinterher niemand mehr. Aber da sind auch die beiden anders gearteten Charaktere, deren auch nach ihrem imposanten Abgang gedacht wird, jedoch nur selten voller Respekt und schon gar nicht mit einem Denkmal. Ich vereine sie alle. Nein, nicht alle. Du hast ein Denkmal hast du auf jeden Fall verdient. Und über genau diese erzählt man sich auf Conventions abends am Grill ausführlich oder halt im Rahmen dieses Karnevalsumzugs. Ja, oder auch dieses Podcast. Da ist einmal der Trottel, der aufgeschreckt durch das Rascheln einer kleinen Maus in der Kanalisation ungeschickt eine scharfe Granate wirft. Haben wir auch dabei. Und so kurz nach der stundenlangen Charaktererschaffung die gesamte Abenteuergruppe auslöscht. Das war aber nicht meiner. Jetzt habe ich auch noch einen Epic Fail, der mal nicht deiner ist, genau. Im Idealfall sogar mit einer Thermitgranate, sodass alle Charaktere verdampfen und eine entsprechende Würdigung fällig wird, bevor die neuen Klone hergeschafft werden. Ein solcher Fall wird mit Epic Fail, Klammer auf, episches Scheitern bezeichnet. Ein solches Ereignis muss nicht durch einen kritischen Fehlschlag bei einem Würfelwurf ausgelöst werden. Eine Unachtsamkeit des Spielers reicht aus, in der er vergessen hat, dass er links von sich eine Wand hat und diese die Flammen seines dorthin gerichteten Flammenwerfers nahezu ungebremst auf ihn und wahrscheinlich sogar seine Kameraden zurückprallen lässt. Vielleicht ist es auch nur eine unbedachte Aussage dem an und für sich freundlich gesinnten NPC, dem Anführer der Hundertschaften Barbaren gegenüber, die dem Spielverlauf eine rasante Wendung geben wird. Aber es gibt auch, und den habe ich schon deutlich mehr gesehen, den vermeintlichen Superhelden, der am Ende des erfolgreich gelösten Abenteuers unbedingt noch sicherstellen möchte, dass das Artefakt nie wieder Schaden anrichten wird, Klammer auf, oder jemand will es an sich reißen, Klammer zu, und damit eine Kernexplosion ungeahnten Ausmaßes auslöst. Genau genommen handelt es sich hierbei um Epic Fails. Doch sie sind, ob der Tatsache, dass die Arbeit der vorausgegangenen Spielstunden gänzlich und völlig unnötig zunichte machten, eine besondere Klasse für sich verdienen, eigentlich eine separate Auszeichnung. Aber das soll längst noch nicht alles gewesen sein. Viele weitere Ansätze für einen Beitrag ergeben sich aus dem Thema. Wie sieht es allgemein mit dem klassischen kritischen Patzern aus? Vielfach ist hier durch den Spielleiter situationsbedingt eine passende Szene zu ersinnen. Wie geht man damit um, wenn die Spieler reihum beim Öffnen des abenteuerrelevanten Schlosses oder der Entschärfung der Bombe versagen und der in der Reihe dann auch gleich patzt? Der nächste in der Reihe, ah ja, genau. Fail forward. Oder muss ein solches Würfelschicksal zwangsläufig mit der Katastrophe bestraft werden? Gibt es universell einsetzbare Patzer-Tabellen? Wie gehen unterschiedliche Spielsysteme damit um? Braucht man kritische Patzer? Klammer auf, unkritische Erfolge auf der anderen Seite überhaupt. Jawohl, auch dazu gucken wir uns einige Systeme an, die Patzer besonders schön umsetzen. Ja. Oder anders umsetzen. Dann haben wir noch wieder Zitat. Wie sieht es aus mit Pannen bei der Herstellung von Rollenspielmaterial? Oh, ja, da könnte ich auch einiges berichten. Fehlende Seiten oder gar ganze Kapitel sind nichts Ungewöhnliches mehr. Aber gibt es auch gravierende Fehler? Kenne ich auch ein paar. Wo ist das Rollenspielsystem, bei dem Mahatma Gandhi mit der Atombombe droht? Okay, das wäre dann quasi ein inhaltlicher Panzer. Den vollständigen Startbeitrag mit einigen weiteren Begriffserklärungen der Möglichkeit für Kommentare findet ihr auf meinem Blog, also seinem Blog. Jägers.net mit AE geschrieben. Jawohl, dort wird er, beschreibt noch kurz den Darwin Award, den kennt vielleicht auch nicht jeder, als Begriff. Der Darwin Award bezeichnet einen real existierenden sarkastischen Negativpreis für Menschen, die sich durch große Dummheit ausgezeichnet haben. In der Regel wird der Preis posthum vergeben, ja, an die Essays, die wir gleich hören werden, größtenteils auch, da der entsprechende Preisträger durch sein Handeln sich selber ins Jenseits befördert hat und den Preis dadurch nicht mehr persönlich entgegennehmen kann. In dem Fall immerhin sein Spieler. Ne? Ja. Der Namensgeber für den Preis ist Charles Darwin, der seinerzeit die Theorie der natürlichen Auslese aufgestellt hat, der zufolge nicht geeignete Lebensformen von sich aus den Genpool nicht weiter mit ihrer Erbmasse belasten, indem sie vorzeitig ableben oder unfruchtbar sind. Ja, gucken wir mal, was wir so an unfruchtbaren Helden schon erlebt haben. Weißt du, deswegen habe ich auch noch keine eigenen Kinder. Jetzt wird ein Schulhaus. Ja, zurück zum Rollenspiel und deinen dortigen Fails. Ja, es gab ja einige. Ich habe übrigens noch überlegt, ob man auch Fails auf dem Weg zur Rollenspielsitzung auch noch mit aufnehmen sollte. Ich erinnere mich damals, als wir auf eine Con fahren wollten und nach 500 Meter des Weges jemand uns seitlich ins Auto gefahren ist. Du warst zwar schuldlos, aber es immerhin. Ist quasi, du hast es angezogen. Richtig. Das stimmt. Du hast auch genauso viele Autos besessen wie ich, allerdings ist meine Zeit, die ich sie besessen habe, um den Faktor 10 größer. Das ist richtig und sie sind auch, glaube ich, nie gewaltsam aus dem Leben geschieden, so wie meine Autos alle. Ja, also sie sind gefahren sind sie irgendwann auch nicht mehr, aber stimmt. Nicht, naja, also sie sind an Altersschwäche gestorben, aber sie wurden dann nie absichtlich von der Straße geholt. Ich wollte kurz anmerken, bitte. In der Einleitung, dass aus dem Podcast eventuell kein Nutzen zu ziehen ist. Oh doch, denn wie schon in der Erziehung, aus Fehlern sollte man ja eigentlich lernen. Vielleicht tun es jetzt andere. Gut, ich habe mal eine Liste lustiger Tode erstellt, die mir schon im Rollenspiel begegnet sind. Dazu soll ich sagen, das meiste sind allerdings deine Charaktere. Sehr ominös. Und ich war auch nicht immer Spielleiter, muss ich zu meiner Verteidigung dazu sagen, sondern glaube ich nur bei der Pathfinder-Runde. Ja, über die Falkengrund-Runde haben wir hier schon mehrmals berichtet. Ich glaube sogar von dem Half-Party-Kill. Auch kurz nach der Session haben wir mal einen Podcast drüber gemacht. Ja. Aber jetzt können wir quasi in gebannter Ordnung nochmal sehen, wie deine... Meine Charakterkills sind sowieso oftmals Teil unserer Podcast-Sitzung. Ja, das stimmt auch. ja, ich habe da zweimal den kompletten Falkengrund-Zyklus bei Pathfinder geleitet. Die erste Runde ist eigentlich ziemlich gut und komplett ohne Verluste durchgekommen. Bei der zweiten Runde hat es aber zumindest dich gleich mehrmals erwischt. Dein erster Charakter war ein Halblingsschurke, der sich auch um Waisenkinder gekümmert hat. Ja. Aber nicht nur um die. Genau, das ist dann quasi auch kein Epic Fail, sondern das wäre der heldenhafte Tod. Ich glaube, der einzige, der ist. Jedenfalls hattest du zwergische Mitreisende und genau, da war ein Tempelraum, wo ihr reingekommen seid. Es wurde plötzlich dunkel und einer dieser Zwerge wurde gewürgt und von einem Wesen quasi verschlungen. Und du hast dich dann in der Dunkelheit mit dem Halbling auf das Wesen gestürzt und mit deinen Fäusten drauf getrommelt. Ja, und das, ich kann mich noch daran erinnern, das hat, glaube ich, auch die erste oder zweite Runde gar keine Wirkung gezeigt. Groß bei dem Wesen hat sich davon nicht beirren lassen, aber dann hat es tatsächlich von den Zwergen abgelassen und ja, dummerweise dich dafür verschlungen. Der zweite Zwerg konnte dann zwar seinen Kameraden retten, aber du warst leider unrettbar verloren. Es hing, glaube ich, tatsächlich an einem einzigen Trefferpunkt. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, du hattest gewürfelt, ob sich der Schatten, der Düstermantel, ob der sich davon beeindrucken lässt. Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass der dann auf meinen armen Halbling aufmerksam wurde, ja. Ja, was habe ich mir da für eine wunderschöne Hintergrundgeschichte auch ausgedacht? Und mit den Waisenkindern. Und ich glaube, das wäre auch der einzig sinnvolle Tod gewesen. Den Halbling. Also, ja, finde ich ehrenhaft gestorben. Ja, hat gut gepasst. Das ist auch, der Schurke einen ehrenhaften Tod hat, ist eigentlich sehr lustig, aber... Nee, er ist ja unfreiwillig Schurke. Ja. Ja, natürlich. War ja auch ein chaotisch guter. Anschließend, meine ich, hast du dir einen Waldläufer-Elfen gemacht. Was? Halbelfen, ja. Halbelfen, genau. Richtig, genau. Da war ich auch so unheimlich stolz auf meine Würfelergebnisse. Ich dachte, boah, der ist ja mal gut geworden. Hat aber auch, glaube ich, nur 2 Spielsitzungen überlebt oder 3 vielleicht. Weil er dann ja auch, in dem Fall auch an Schatten niedergegangen ist. Ein Geist, ja. Also das war so schön im Buch beschrieben. Das ist im Prinzip noch vor einem Hügelgrab und davor sind so Stelen, ein Stelengang. Und irgendwie hast du den Rest der Gruppe gesagt, dass du vorschleichen möchtest. Ja, weil das Waldläufer ja auch so macht. Was an sich eine super Idee ist. Bloß der Rest der Gruppe war so positioniert, dass sie dich nicht mehr sehen konnten. Ja, also der Sinn, der ganz war, dass ich wieder zurückkomme. Und dem berichte, was ich gesehen habe. Ja, aber hätte man sie zum Beispiel am Ende des Gangs platziert, was ja genauso sinnvoll gewesen, also am Ende der Stelen platziert, was quasi sogar noch ein Stück weiter weg gewesen wäre, aber sie hätten halt gesehen, dich gesehen. Ja, sie hat mich gesehen, ja. Und das war das Problem. Und im Buch stand so schön, ja, dass wenn Charaktere sich die Statuen angucken, dann gleitet nach einer Runde auf beiden Seiten da halt Geister raus. Und du hast, oder nach 2 Runden oder 3, ich weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls bist du am Ende des Weges angekommen mit den Stelen, hast dir kurz die beiden Statuen angeguckt, die dem Hügelgrab sozusagen gegenüber war, und hast dich dann um die Tür des Hügelgrabes gekümmert, um ihn. Und dann und den Figuren halt den Rücken zugedreht. Und dann sind sie natürlich herausgeglitten in deinen Rücken. Und ich so, oh. Weil das, da gab es auch. Selbst mit gutem Willen war da quasi nichts mehr, kaum noch was zu reißen. Der Rest konnte es halt nicht sehen, weil der genau was davor war, mehr oder minder. Und so haben sie sich von hinten angegriffen. Ich glaube, du hast sie sogar noch vorher bemerkt, aber die anderen waren viel zu weit weg, um da irgendwas. Du hattest mir auch noch Wahrnehmungswürfe gewährt und die habe ich auch noch verkackt. Ja, das kann sein. Und deswegen habe ich dir dann auch nicht bemerkt zum Schluss. Ja. Ja, dann haben sie mir die Lebenskraft ausgesaugt, also die Stärke. Und dann bin ich. Ja, und dann warf noch ein Spieler ein. Naja, man schubt ja bei Pestfinder nur, wenn Konst hier auf 0 sinkt. Ist so, ah, puh. Und dann nochmal nachgelesen. Bei diesem speziellen 0 auch. Ja, bei diesem speziellen Monster stand halt bei, dass sie sich halt auch töten, wenn die Stärke 0 erreicht. Aha. Naja. Gut, das war der Waldläufer. Genau. Wir können ja mal chronologisch. Ja, das ist chronologisch. Ich habe das chronologisch aufgeschrieben. Ach so. Weil danach müsste. Oder habe ich einen Charakter vergessen? Habe ich. Naja, es gibt ja noch davor. Die Randall-Morn-Kampagne. Ja, ach so, ja, das kommt später. Wir müssen erstmal bei Falkenrohn bleiben. Falkenrohn chronologisch durcharbeiten. Randall-Morn habe ich da. Ja, das. Ach, stimmt, da habe ich vorhin auf Arbeit dran gedacht, aber ich habe es hier nicht auf meinen Zettel geschrieben. Gut, dass du es sagst. Das war mein erster Charakter. Ja, jetzt aber erstmal zu deinem dritten Charakter tot in der Pathfinder-Runde. Das war denn der Half-Party-Kill, den wir hier auch schon mal besprochen haben. Du hast ja ein Orakel ausgesucht und die haben ja alle ein Mysterium. Und das war ja noch nicht mal dein Mysterium. Also das ist so ein Nachteil wie zum Beispiel, dass man in fremden Zungen spricht oder und so weiter. Die haben dann außerdem noch Vorteile. Du hast ja als Vorteil aber eigentlich etwas ausgesucht, was das Nachteil dir denn zum Nachteil wurde, sagen wir es mal so, nämlich irgendwie, dass du in Hinblick auf das Fokussieren beim Kleriker wie ein Untoter gewertet wirst. Richtig. Ich fand das unheimlich cool, wollte das unbedingt mal testen, ja. Weil mein Charakter wurde ja so gespielt, dass er gestorben ist, also vorher, wiederbelebt wurde durch irgendwas. Er ist ja dann aufgetaucht. Ja. Und war ja aber ein, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube, genau, in diesem, man sollte noch dazu sagen, Falkenrund-Zyklus, genau, an einem bestimmten Punkt tauchen halt massiv Untote auf von überall. Und dieser Prozess, das war halt meine Idee für den Hintergrund für dich, er hat dich halt auch zum Leben genau erweckt. Du hättest also quasi noch die Hintergründe dazu aufdecken können, genau. Wenn es nicht... Ich bin auch der Meinung, das war so als Tüpfelchen auf dem I, das war mir jetzt hinterher eingefallen, war das auch noch ein Pharasma. Priester gewesen vorher. Ja. Allerdings hätte mir die Göttin wahrscheinlich nach meiner Wiederauferstehung sofort in den Arsch getreten, weil Pharasma kein großer Freund von Untoten ist. Das stimmt. Und oder vielleicht als kurzfristiges Werkzeug oder so. Ja. Naja, jedenfalls gab es erst in Falkenrund eine Auseinandersetzung gegen zahlreiche Untote, in deren Verlauf sozusagen du den Rest der Gruppe kennengelernt hast. Mhm. Ja, genau, da sie halt verschiedene Stellen angegriffen haben, habt ihr euch auch aufgeteilt und so weiter. Jedenfalls hat von diesem Nachteil, den du hast, halt keiner erfahren. Also es wusste keiner in der Charaktere. Und ja, irgendwie seid ihr dann weiter zum Totengräber, zum Friedhof, genau wo die ganzen Untoten herkommen, habt da festgestellt, dass nur ein Teil ins Dorf gezogen ist. Einer deiner Mitspieler hat noch den Totengräber überredet, euch. Er wollte euch unbedingt begleiten. Das Heft ging davon aus, weil der relativ alt ist, dass die Spieler das auf keinen Fall zulassen oder die Spielercharaktere. Aber einer hat ihn noch ermutigt, naja, und so zog er dann als NSC mit euch. War auch nicht, war auch interessant. Aber ja, ihr kamt dann sozusagen wieder zu dem Dungeon zurück, den ihr schon einmal von Kobolden gesäubert habt. Und habt dort sozusagen einen Eingang in die tiefere Ebenen gefunden und direkt an dem Eingang, es geht quasi Minenschacht entlang, der vorher blockiert war durch Geröll, den die Untoten jetzt freigeräumt haben. Und dann geht es quasi einen Schacht hinunter, quasi, sage ich mal, 6 Meter oder sogar 9 Meter im Durchmesser. So, und ja, da ist die Beschreibung so, dass unten Wasser ist, wie in so einem Brunnen, und dann seitlich geht es einen ziemlich breiten Gang hinein. Ich meine, es wurde noch ein Seil runtergeworfen, einer ist vorweggeklettert, vorsichtig. Naja, dann kommt es halt, wenn man unten ist, stürzen sich unter der Wasseroberfläche, sind ziemlich fiese Untote, im Prinzip Skelette, aber die aus ihren Bräuchen tentakelmäßige Auswüchse haben. Mhm. Und die damit auch noch grappeln, was ziemlich ekelhaft ist. Dazu sage ich nur, die andere Gruppe hat in diesem Moment, weil da Wasser war, ihre Chance genutzt, mal einen Tintenfisch zu beschwören und hat alle meine Skelette auf einmal gegrappelt. Ich war so traurig. Naja, also das... ja, jedenfalls... anderen stürzen sich runter in die Schlacht. Du bist noch einen Moment oben geblieben, um deine Rüstung auszuziehen. Vermutlich, also das weiß ich jetzt nicht ganz genau, warum du das gemacht hast. Entweder um den Klettern-Malus genau loszuwerden. Genau, das war es, glaube ich. Ich wollte dann ja zum Schluss... Vielleicht war auch die klügere Idee, ja, da unten sind Untote und die werfen gleich ihren Fokussieren an. Da möchte ich nicht unten sein. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber das Interessante ist, sie haben es nicht angeworfen. Und dann bist du denn doch runter... Und dann ging es halt los mit dem Fokussieren. Und den ersten, den sie da kaputt fokussiert haben, warst du, glaube ich. Das ist richtig. Also mein, der Kleriker hatte ja den die Fähigkeit, Untote zu befehligen. Ja. Hat bei denen aber dann nicht mehr funktioniert. Also dachte ich mir dann, okay, die verrecken alle da unten. Jetzt musst du denen helfen. Also bleib bei dir, weil die zu mächtig waren, vermutlich. Ne? Ja, ja. Und dann blieb mir nur noch als einzige Möglichkeit, ähnlich wie dem Halbling, dass ich einfach mich da rein... Ja, es hätte auch war es auch ein guter Kämpfer, es hätte auch super funktionieren können, aber dann irgendwie kam sie in dem Moment dazu und war es auf die Idee, jetzt fokussieren wir. Ja, also ich war inspiriert übrigens von der, du kennst ja noch, die Sacred-Hörspiele. Ja. Von dem Krieger, ja. Von dem Auferstandenen. Ja, war aber trotz alledessen ein sehr kurzes Gastspiel. Das war wirklich sehr schnell. Weil lieber. Aber ich würde es nochmal spielen. Warum nicht? War ja das Konzept ja auch durchaus interessant. Es war halt bloß irgendwie der Zeitpunkt, das mit dem Fokussieren irgendwie, dass sie es hätten mitkriegen können, hätte früher sein können. Aber gut, es ist so, wie es war. War ja auch durchaus interessante Runde. Erwähnenswert ist noch, dass ihr beim zweiten Mal unter dem Hinweis so, dass so lauen die uns nicht normal auf, genauso mit derselben Taktik wieder runtergegangen seid. Was ich sehr bewundernswert fand, weil genauso haben sie euch wieder aufgelauert. Sowas nennt man Beratungsresistent. Ja. Ich meine, da sind Unrote, die sind natürlich relativ leicht ersetzbar da unten. Ja, naja. Ja, es gab ja dann ein paar Leichen mehr. Richtig, genau. Zahlreiche Untote sind ja dahin gewandert. Gut, aber das mit dem nicht nochmal, da habe ich dann selber noch eine schöne Geschichte, meinen eigenen Epic Fail. Und zwar bei D&D 5, dem Probeabenteuer, gibt es eine Stelle, wo da öffnen die Goblins einen Damm und spülen einen raus. Ist, glaube ich, dir auch passiert. Ja. So, meine erste Reaktion war, als ich draußen war und überlebt habe, das machen die nicht nochmal und gleich wieder rein. Aber ich habe mich gehört, das machen die nochmal. Ich dachte nicht, ehrlich gesagt, die haben ihren Staudamm zerstört und hätten gar nicht die Möglichkeit, dass sie da noch irgendwas haben. Aber ja, das war bei D&D 5, ja. Ja. Ja, wir sind ja dann, glaube ich, beim. Also, als ich das mit dir nochmal gespielt hatte, das war ja doch das, oder? Ich bin später eingestiegen. Da hattet ihr die Szene schon erlebt. Ah ja, okay, genau. Glaube ich. Ja, genau. Nee, Quack. Nee, stimmt. Ach, das war. Ah ja. Schon, hast du es ja live miterlebt. Hast du es miterlebt, ja. Diesmal, genau, weil ich habe es dann später noch in unserer jetzt regulären D&D-Runde quasi. Da bin ich dann später eingestiegen an dieser Stelle. Genau, da habe ich das. Aber stimmt, die Runde mit dir, das war ja. Da fällt mir gerade noch ein Epic Fail ein, was dich angeht. Was? Ich habe noch ein Epic Fail. Ja, ja. Ja, bitte. Die Szene, als wir Dragon Age gespielt haben, mit deinem Charakter. Ja, das war auch ein Epic Fail. Wenn Ede dich in der Feldspalt verhungert ist. Oder verhungert sein muss in dem Fall. Ja, man wird es nicht erfahren. Genau, bei Dragon Age, quasi Systemtest auf dem Rollenspiel-Ding. Der erste Kampf findet am Rande einer Schlucht statt und bei Dragon Age gibt es ja die Mechanik, wenn man halt einen Pasch würfelt, dass der Dragon Die verdammt mit dem Würfelergebnis was Besonderes machen kann. Und schon ab einem Punkt kann man einen Charakter jeweils ein Feld schubsen. Und an einer Schlucht bietet sich das an, einen natürlich in die Schlucht zu schubsen, wovon auch der Spieler da Gebrauch gemacht hat. Wir hatten auch ein Seil dabei, aber dieser verfluchte Kletternwurf war so scheiße schwer, dass ich da nicht mehr rausgekommen bin. Ja, ich glaube, du hattest ja auch was gebrochen. Auf jeden Fall für dich völlig unmöglich, davon aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Mhm. Ja, und irgendwie keiner hat. Wir haben dich für tot gehalten, sind dann auch. Oder ich meine, ja, wir haben uns dann. Lass mich zurück, hol mich später. Ich hatte, es gab ja durchaus was Wichtiges zu tun. Ich hatte insofern Glück, dass einer der Spieler los musste und nicht seinen Charakter übernehmen konnte. Aber stimmt, der kam nie wieder aus der Schlucht raus. Genau, weil der war so schwer angeschlagen, dass er auch nicht mehr neu versuchen konnte, hochzuklettern. Ja, das war's. Total blöd. Aber oder wir hatten kein Seil dabei. Ich glaube, das war's. Weil die hatten alle auch vorgefertigte Ausrüstung. Aber kein Seil dabei. Das ist, glaube ich, tatsächlich gescheitert, ja. Oder wir hatten. Nee, ich bin da mal. Ich glaube, wir hatten ein Seil, aber das hatten wir schon vorher eingesetzt. War ich der Meinung. Das kann auch sein, ja. Gut. Ja. Dann wolltest du AD&D Randall Morn erwähnen. Ja, einfach, weil das mein erster Charaktertod war. In dem Fall. Also, auch selbstverschuldet. Natürlich selbstverschuldet. Klar. Hochgradig selbstverschuldet. Oh, da fällt mir aber noch ein schöner ein. Von mir? Ein fast Epic Fail. Nee, das war auch eher. Natürlich von dir. Ja, die Undermon-Kampagne. Noch zu seligen AD&D-Zeiten. Ja. Ich hatte, inspiriert von Reiskin, weil ich damals total auf die Dragonlance-Romane gestanden habe. Konnte erst mit 30 überhaupt nichts anfangen, weil das halt so ein totales, unsympathisches Arschloch war. Aber je näher ich mich mit dieser Romanreihe beschäftigt habe, desto sympathischer wurde mir Raistlin als mieses Arschloch. Und da dachte ich mir, okay, so einen egoistischen Charakter kriegst du bestimmt auch noch hin. Und hat dann auch einen neutral bösen Charakter gespielt, der also nur auf sich ausgelegt war und eigentlich dich als sein Werkzeug benutzen wollte, um an, das war das Schwert, was ich haben wollte, ne? Ja, das genau, in der Randamorn-Kampagne wird ja das Schwert des Randamorn gesucht, welches wir dann auch irgendwann gefunden haben, am Ende der Trilogie. Genau. Oder das war, glaube ich, das Ende des ersten Teils. Ja, mein eigentliches Ansinnen war ja dann, nachdem ich ja in Münster angesprochen hatte. Ja. In Münster wollte mich als sein Lehrling haben. Genau, der ist der Auftraggeber. Genau. Er wollte mich dann als Lehrling haben. Da habe ich mir überlegt, oh geil, ey, Münster, den bringst du irgendwann noch um. Das ist von meinem Computerspiel keine gute Idee. Das ist richtig. Schon gar nicht als Stufe 2 Charakter oder als Stufe 1 Charakter. Aber nein, man muss ja auch ein Ziel haben. Ja, richtig. Genau, so, dann hatten wir irgendwann dieses Schwert und, oder ich hatte das Schwert ja erst, nee, oder wolltest du, ich wollte es ja abnehmen, du hattest das Schwert, ich wollte es ja abnehmen. Richtig. Und wollte dich dann irgendwann hinterrücks mit einem Feuerball niederstrecken. Das Schöne war, dass du dieses Schwert schon analysiert hattest. Ja, das weiß ich Gott sei Dank nicht mehr. Das macht es eigentlich nochmal umso epischer. Das wusstest du anscheinend auch damals nicht mehr, weil... Ich konnte nur grinsen und auf diese Zauberwende-Eigenschaft des Schwertes hinweisen. Ja, Zauberwende-Eigenschaft. Genau. So, und irgendwann, gut, da müssen wir schon höherstufig gewesen sein, weil Feuerball Stufe 3 ist ja so mindestens der Stufe 5, 6. Stufe 6 gewesen sein. Klar, war ja das Ende des, ich weiß nicht mehr, ob es sogar am Ende der Trilogie war oder am Ende des ersten Abenteuers. Das waren, glaube ich, 3 Bände, oder? Ja. Ja, dann haben wir den dritten schon gespielt, genau. Kann auch sein, ja. Genau. Und jeweils wollte ich dich dann hinterrücks mit dem Feuerball umhauen. Leider besaß man dieses Schwert, diesen besagten Wendezauber. Der Feuerball kam wieder zurück und äscherte mich komplett ein. Im Gegensatz zu einem Barbaren überlebt ein Magier ein Feuerball nicht so leicht. Ah, sehr schön. Ja, das war's. Also zumindest charaktertechnisch bin ich sehr, sehr wandlungsfähig. Ja, aber mir ist da, wo du das mit Randamorn erwähnt hast, noch ein sehr schöner, das war allerdings ein One-Shot, und zwar die Halblingsrunde mit den Halblingsbarbaren. Wir haben jetzt quasi eine Ersatz-Herr-der-Ringe-Runde gemacht, wo Frodo irgendwo im Eis erfroren ist und die Halblingsbarbaren, 3 Stück an der Zahl, den Ring gefunden haben und ihn zum Schicksalsberg getragen haben. Neben dem epischen Ereignis, dass wir einen Mammut umgebracht haben und in diesem Mammut geschlafen haben. auch, finde ich, noch sehr erinnerungswürdig ist. Am Ende von diesem Ding waren wir dann also am Schicksalsberg. Ich hatte den Ring, wollte ihn reinwerfen. Und irgendwie... Du hast den Willenskraftwurf nicht geschafft. Ja, und ich wollte das auch so schön ausspielen, diesen Kampf mit dem Ring reinzuwerfen. Und was macht dein Charakter? Er versucht, mich reinzukicken. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass du am Ende reingeflogen bist. Was ich mir ja, ich bin, ich glaube, ich musste eine Akrobatikprobe machen. Weil ich dich aus dem Laufen treten wollte oder schubsen wollte, irgendwas. Ich habe die Akrobatikprobe nicht geschafft, bin an dir vorbeigeschlittert und in den Vulkan. Ehrlich. Könnte man eigentlich auch fast unter den Punkt Heldenhaft machen. Ich wollte die Welt retten, aber habe es leider nicht geschafft. Bin gescheitert. An mir selbst. Herrlich, herrlich. was ich noch auf der Liste habe, ist unser Total Party Kill, mein erster Total Party Kill, vermutlich auch dein erster, bei Dungeon Crawl Classics, einer auch länger gespielten Kampagne. Da gab es einen legendären Endkampf, der zum TPK geführt hat. Jedenfalls, der Kampf war sehr spannend, aber eingeleitet hast du ihn mit einem Epic Fail, wie ich finde, aber... Und zwar, was war schon das 4., 5., 6. Abenteuer? uns hat es in eine andere Welt verschlagen und wir mussten uns mit den Gegebenheiten dieser Welt vertraut machen und haben einer Priesterschaft sozusagen Hilfe zugesagt, einen Schrein dort nach dem Rechten zu sehen und wussten schon, dass der von irgendwas besetzt ist. Wir hatten da irgendwelche Wesen aus der Quelle, sag ich mal, erschlagen, einen Eulenbär vertrieben und dann gab es sozusagen den letzten Raum. Wir haben einen Geheimgang gefunden, um nicht durch die Haupttür zu kommen, sondern von der Seite. Und wir wussten im Prinzip, das ultimativ Böse lauert hinter dieser Tür. Also kommen wir von der Seite, du darfst gleich eingreifen, was du da dachtest, aber wir kamen von der Seite, nur ein Wesen stand dort oder saß auf dem Thron, wo zugegebenermaßen, das war der Raum des legendären Paladins, dem da gedacht wurde, nur ein Wesen saß auf dem Thron und was macht unser Paladin? Geht dorthin, fällt auf die Knie und fängt an, das anzubeten. Das hat auch den Spielleiter, glaube ich, völlig aus der Fassung gemacht. Vielleicht wollte ich ja einen Anti-Paladin. Ja, vielleicht. Weil er hat es eigentlich schon so beschrieben, dass man deutlich gemerkt hat, dass diese Person, die da sitzt, nicht irgendwie eine Statue dieses Paladins ist, sondern eben genau dieser Typ, der da für das Böse verantwortlich ist. Aber bitte. Ich bin aber der Meinung, dass da noch eine Statue im Raum stand von dem Paladin. Ja, es standen sogar vier Statuen, die wurden ja auch noch lebendig. Und das habe ich nicht mehr erlebt. Ja, glaube ich. Ja, wir haben relativ lange gekämpft. Aber. Ich war nur von diesen Statuen, glaube ich, war das beeindruckt und bin da erstmal dann auf die Knie gegangen. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwie die Statuenbeschreibung mit dem von dem Haupt. Ja, das kann so oder so. Ja. Das ist nicht jedenfalls so. Bei allen ist der Mund, glaube ich, runtergelappt. So. Was macht er? Naja, und dann ging es auch los. Die vier Statuen wurden belebt und haben uns von allen Seiten bekämpft. Das war ein sehr wogender Kampf. Der Kampf selber war, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Also mir hat das einiges aufgezeigt, wie spannend Kämpfe sein können. Und finde, ich habe da den auch bei RPG A Day den auch nochmal ausführlich beschrieben, weil das doch ein Augenöffner war, sage ich mal, dass halt ein Total Particle auch ein sehr spannendes Ereignis sein kann. Und zwar dann, wenn der Kampf halt wogt und lange Zeit unentschieden ist. Und ich hatte auch hinterher das Gefühl, jeder Charakter hätte sich an irgendeiner Stelle anders und besser entscheiden können. Aber bei dir habe ich es besonders genau gewusst. Ja, das war der DCC Total Party Kill. Wobei mir dann auch die andere DCC-Runde in Gedanken gekommen ist, die schon zum DCC-RPG, das war allerdings dann wieder ein One-Shot. Nein, ich denke gerade an Lamentation of the Flame Princess. Und das war auch ein total, also das, ja. Ach, da muss ich... Das war ja auch ein Half-Part, ein Dreiviertel-Party-Kill. Ne, da im Prinzip war es ein Total-Party-Kill. Ja, im Prinzip schon, wobei ja. Der letzte noch nicht ausgespielt wurde. Ist das Abenteuer aus der Grundbox, glaube ich. Ja. Ein wunderschöner Dungeon, auch sehr, sehr detailreich. Oder was ist das Dungeon? Eigentlich ein Magierturm, der den Kniff hat, dass der Magier dort vor etlichen Zeiten quasi in einem Schutzkreis gefangen ist und ihn nicht mehr verlassen kann. Sich da quasi selber gefangen gesetzt hat. Ja. Geht schon damit los, dass die Eingangstürklinke einen schlangenförmigen Griff hat. Und ich wusste so genau, was da passiert, wenn man die anfasst. Und sage noch ganz unschuldig, mach doch mal die Tür auf. Das war eine gute Idee. Da hat es fast den ersten Charakter hingerafft. Deiner war es, glaube ich. Ja, es war meiner. Man hat da tatsächlich noch überlebt. Das ist auch gut, weil sonst hätten wir den ersten, du warst, glaube ich, der erste Tote. Das heißt, ob du gestorben bist, weiß ich gar nicht. Nein, du warst nicht. Ich bin, da gibt's ja dann so nur Spiegel. Aus dem Spiel genommen, genau. Du hast genau. Und zwar allein einen der, genau, wir haben eine Art, wir haben erst den Magier gefunden, der da gefangen war und der mit uns verhandelt hat, der auch immer jähzorniger wurde, aber da eben nicht raus konnte. Und du bist dann irgendwann mit so einer Art Fahrstuhl, Teleporter quasi in den Keller gelangt Und ist dann auch nicht wieder aufgetaucht. Und dann ist irgendwann die zweite Gruppe runter. Oder der Rest der Runde, bis auf einen. Klammer auf, das war unser Verhängnis. Klammer zu, hinterher. Wir haben dich dann auch nicht wiedergefunden, weil dir irgendwas, du hast irgendwie in den Spiegel geguckt und. Da wurde da reingesogen dann, ja. Auch Willenskraftwurf oder so, Wurf nicht geschafft und dann halt wurde ich dann da reingesogen, ja. Und ja. Das war's dann. Gefährliche Angelegenheit, ja. Ich weiß noch, genau, dann waren wir unten im Keller, haben dich gesucht. Und dann kam plötzlich der Magier hinterher, der bis vor kurzem noch gefangen gesetzt und der dort gefangen gesetzt war. War ein bisschen rachsüchtig. Und der ein wenig rachsüchtig war und sich echt mit Feuerbällen eingedeckt hat. Ich glaube, er wurde vorher auch ein bisschen gedisst von uns, kann das sein? Ja, irgendwann dann schon. Aber genau, da oben ist nämlich einer zurückgeblieben. Und der hat ihn gegen eine reichliche Belohnung nämlich tatsächlich freigelassen. Stimmt. Und die hat er auch bekommen, ist abgehauen. Ist abgehauen. Richtig. Der Witz war, dass er schon vorher einen Trank getrunken hat, von dem er die Wirkung nicht kannte. Und die offenbarte sich zum Schluss. Toll. Die offenbarte sich erst zum Schluss, nämlich, dass Hunde aggressiv auf ihn reagieren. Und da er zum nächsten Dorf zurück wollte, hat er dann relativ Probleme bekommen. Also das war schon sehr, dieser Wirt-Anspruch von Lamentations of the Flame Princess hat es da dem durchaus gerecht geworden. Also ich musste bei der Vorstellung auch wirklich hart lachen mehrmals. Der einzige Charakter, der tendenziell überlebt hat, die Beine in die Hand nimmt und flüchtet. Sich weil er alle anderen verraten hat. Genau. Und im Prinzip er weiß, dass sie da nicht mehr lebend rauskommen. Und er sich dann im nächsten Dorf in Sicherheit wiegt. Ja. Ja. Das war sehr schön. Sehr gut, ja. Okay, ich kann noch berichten von einer Star Wars-Runde. Das war, hat nicht zum Charaktertod geführt, war aber trotzdem. Und zwar in dem Beginner-Box hat man ja am Ende die Chance, ein Raumschiff zu kriegen. Das Modell des Millennium Falcon, also ein YT 1300. Den ein Kopfgeldjäger quasi. Dass einem Kopfgeldjäger gehört. Genau, wir sind auch zu dem vorgedrungen, soweit. Der hat natürlich sich heftig gewehrt und wollte uns erschießen. Naja, nachdem sich irgendwo verschanzt, dachte, oh, warf ich mal eine Granate hinterher in den Maschinenraum. So, ja, hast du genug Betäubungsgranaten? Nee, die hätte ich auch gebraucht. Das war keine Betäubungsgranate. Es war eine richtige Granate, aber zum Glück machen die doch weniger Schaden, als man so befürchten muss. Okay, dann war ich aber in der Runde nicht beteiligt. Naja, man hat die Mechanik bei Star Wars, dass die Explosion erst bei Krits sozusagen auf andere übergreift. Insofern ging das noch, war trotzdem interessant. Ich habe noch den Wolf aufgeschrieben, oder das Wolfsrudel. Das war jetzt zum Thema stundenlang Charaktererschaffung und danach gleich. Genau, das war Hackmaster. Ihr habt, also ich war glaube ich nicht dabei. Doch, du bist später dazu gekommen. Ich bin später dazu. Ja, weil du hast deinen Charakter wohlweislich schon vorher, glaube ich, ich bin mir, oder? Ich gesagt, mir reicht ein ausgewürfelter Charakter. Ja, genau. Weil ich weiß, wie lang das Zelebrieren bei Hackmaster dauern kann. Das hat ja dann auch 4-5 Stunden gedauert. Okay, dann wurde der kleines Abenteuer gespielt oder sollte gespielt werden. Es wurde auch gespielt, aber einer der Charaktere hatte nicht sehr lange was davon. Also man muss dazu sagen, wir haben, ja, das Charakter ausarbeiten hat 4-5 Stunden gedauert. Die reine Spielzeit dann danach, das war vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Ja. Bevor es zum ersten Drücken gab. Ja. Das war schon hart für ihn. Aber gut, das war auch seine eigene Entscheidung mit. Und zwar war ein Halblingsspeer dabei, der quasi gesagt hat, also 50 Meter vor, was soweit in Ordnung ist, dann hat er halt Wölfe, er hat sie noch nicht bemerkt, also er hat sie so halb bemerkt, er wusste, dass irgendwas ist, hat sich neu auch zum Umdrehen entschieden. Ja, und irgendwann, er hat dann aber fix gemerkt, dass sie nur umkreist war. Haben. Das ging alles relativ zügig. Hackmaster kennt eine Echtzeit-Battlemap. Und Da können 50 Meter verdammt lang sein. Da kann 50 Meter verdammt lang sein. Naja, und er hat dann auch nicht versucht, quasi auf den Baum zu klettern, sondern wollte mal die Kampfregeln kennenlernen. Ja, hat er. Kurz mal. Ich glaube, wir haben den Rand der Battlemap erreicht, als er tot war. Also, ja, die Wölfe haben sich schon glücklich an ihm getan. Ja, ja, das ja. War sehr unglücklich für den Charakter. Aber gut, er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, sich auf einen Baum zurückziehen und auf uns zu warten oder die Wölfe von da aus zu beschießen zu können oder so. War halt, ich sag mal, ein Halbling gegen Rudel Wölfe in vielen Systemen hätte zum Charaktertod geführt. Ich glaube, bis heute die Aussage, ich wollte das Kampfsystem kennenlernen, ist eine billige Ausrede. Ja, kann auch sein. Ach siehst du, ich hatte AD&D doch aufgeschrieben. Bin ich ja beruhigt. Ja, was habe ich noch? Ich hatte noch bei beim DCC-Rollenspiel hat man natürlich auch gerade bei den Trichter-Abenteuern, wo man ja Level-0-Charaktere spielt, die relativ wenig können, natürlich auch immer viele Tote, die auch teilweise ein sehr episches bis unepisches Ableben haben. Da habe ich schon mal einen verloren, weil er vorzeitig eine Tür angefasst hat. Ich hätte gewarnt sein können von deinem Schicksal, aber... Ja, dafür dient dieser Podcast jetzt. Genau, da war nämlich eine Sternkonstellation aufgezeichnet und dann, pff, ja gut, ich versuche mal die Tür aufzudrücken. Ah, bist tot. Zum Glück gibt es da für jeden 4 Charaktere. Und ja, spätestens da war mir klar, vielleicht sollte ich etwas vorsichtiger mit meinen Ressourcen umgehen, weil ja. Ich glaube, wir hatten nur 2 Spieler, also 6 Charaktere jeder in dem Fall, aber trotzdem ist das schon ärgerlich, einen zu verlieren, bevor man überhaupt drin ist. Ja, und natürlich muss erst die Sternkonstellation am Himmel sein, bis man die Tür öffnen konnte. Ja. Oh, mir fällt da auch noch ein Charaktertod ein von mir, den man auch sogar in puncto Heldentod mit einstufen kann. Ich weiß allerdings nicht mehr, welches, also ob das jetzt D&D 3.5 noch war oder auch Pathfinder oder was ganz anderes. Da hatte ich einen Halborg gespielt. Und Katja hatte damals eine Gnomin gespielt, die immer auf meinen Schultern saß. Ja, den kenne ich auch noch. Hm. Das war ein Eulenbär. Das war gegen Eulenbären. Also gut, muss es ja auch was D&D-lastiges gewesen sein. Das war DCC auch, ja. War DCC. Aber ein DCC-One-Shot und zwar das Vorabenteuer zum DCC zu Castle Vitro, glaube ich, ja. Ja. Weil da hat sich ja der Eulenbär dann auf die Gnomen, ist er ja dann drauf und ich habe ihn dann ja. Deine heldenhaft vor sie geworfen, gegen den Eulbären gekämpft, aber leider verloren. Ich glaube, ich war die ganze Zeit da oben, weil ihr seid ja nur da runtergekommen, weil ihr irgendwie in eine Falle gefallen seid. Mhm. Ich wollte irgendwie so, mir erschloss sich das. Mir erschloss sich das Eulbären. Ja, mir erschloss sich die Logik nicht, dass man durch eine Falle dorthin kommt, weil es muss auch einen normalen Zugang geben. Aber wie ich lernen musste, hat man nicht immer recht. Ja, Eulbären sind intelligenter, als man denkt. Ja, ich glaube, die Viecher oben hatten ja auch noch einen normalen Zugang, aber ich hatte dann oben einfach die Probleme, allein gegen diese Viecher anzukämpfen, weil alle anderen, ich spring hinterher, und man muss dazu anmerken, dass man aus diesem Eingang nicht mehr rauskam, was ja vielleicht doch eine Überlegung ist, so, ich springe jetzt einfach in eine Höhle, wo ich nicht mehr raus kann, so, ja, okay. Vielleicht hat man als Charakter, also als Rasse auch Lemminge gewählt, ich weiß es nicht. Das hatte ich so das Gefühl, so irgendwie stand ich dann noch oben und so, ja, bin ich jetzt der Einzige, der irgendwie bereit ist, hier ein gewisses Maß von Logik anzulegen? Ich meine, das hätte auch einfach schlichter Fallenraum sein können, wo keiner mehr rauskommt. Ja, stimmt. Weil den Eulenbär hattet ihr zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entdeckt. Ich meine, das kam dann noch später. Naja, jedenfalls hatte ich oben keine Chance, mich mehr durchzukämpfen. Ich glaube, die hatten ja durchaus noch einen Zugang. Aber ja, ich musste dann auch dadurch. Ja. Ja, war auch ein tolles Abenteuer, stimmt. Ja, aber den fand ich zu episch, um ihn hier nochmal zu erwähnen. Ja, also DCC können wir abhaken. Sehr viele Tote durch die Trichter. Teilweise auch sehr episch. Ich kann mich noch an Rollmaster erinnern. Jetzt nicht speziell an einen Toten. Einen Tod. Aber ich weiß noch, bei unserer Fantasy-Rollmaster-Proberunde haben wir alle das kritische Ergebnis Kopf ab kennengelernt und wussten genau, kritischer Treffer der Kategorie E 87 bis 89. Es hat, glaube ich, insgesamt 3 Charaktere erwischt mit diesem kritischen Treffer. War irgendwie der Endkampf, war ja auch nur ein One-Shot, aber das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Ja, das sind zumindest alle Anekdoten und Epic Fails, die ich mir so aufgeschrieben hatte. Einer habe ich noch. Einer ist neu. Ja, einer habe ich noch. Von dem habe ich dir erzählt. Der ist jetzt auch nicht unter deiner Regie oder das wir zusammen. Sondern das wenigste war hier von unter meiner Regie. Ja. sondern in meiner mittlerweile wieder begrabenen DSA-Runde. Ich hatte mehrere Charaktere gespielt, die sind auch gestorben. Ich hatte dann aber einen Charakter übernommen, mehr oder weniger. Aber ein anderer, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert war, ob der jetzt gestorben ist, ob mich da was anderes mich ereilt hat. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich einen jugendlichen Tagedieb gespielt, der von der Diebesgilde angeheuert wurde. Irgend so eine Baronin zu beschützen. Und wir wussten, oder ich wusste, oder die Gilde wusste, dass es da noch, dass es einen Anschlag auf diese Baronin geben soll. Und wir sollten so, wir wurden dann da so als Höflinge quasi da eingeschmuggelt durch Beziehungen. Und ich hatte dann da die Rolle des Pagen inne, der besagter Baronin irgendwas bringen sollte. Und wir hatten dann aber im Laufe des Abenteuers, also die anderen haben auch entsprechende Charaktere gespielt, die da eingeschleust wurden. Ach nee, das war gar kein neuer Charakter, das war nur unter anderer Regie. Das war so ein eingestreutes Abenteuer. Ja. Genau, so war das. Und ich hatte mich dann irgendwie dann zu dieser Baronin dann halt durchgeschlagen und wir wussten dann in dem Moment aber auch, dass der Wein vergiftet war, der ihr gebracht werden sollte. Ja. Und ich hatte nun den unrühmlichen Teil der Baronin halt den Wein zu bringen, war aber leider völlig überfordert damit, was ich jetzt machen sollte. Ich hatte erst überlegt, was mache ich jetzt? Schütte ich den, also sage ich dem Chefkoch da quasi Bescheid, dass wir was am Wein festgestellt haben, aber dann wäre wahrscheinlich die Tarnung aufgeflogen. Naja, ich habe mich dazu entschieden, der Baronin den Wein zu bringen, den vergifteten Wein. Und weil die auch ein ziemlich hohes Charisma hatte, hatte die mich schon fast als Lustknaben im Blick und wollte mit mir einen Wein trinken. Ja. So. Und ich habe es dann so versucht, dass mir dass ich die Weinkaraffe versehentlich umstoße, in der Wein drin war. Und sie hat aber dann sofort einen Diener gerufen, der dann neuen Wein gebracht hat. Und ich war natürlich dem naiven Glauben erlegen, dass wenn die Weinkaraffe jetzt schon mal leer ist und jetzt mit neuem Wein aufgefüllt wird, dass das Gift rausgeht. Aber es bleibt ja trotz all dessen nur noch ein Rest haften. Ja. So. Also der Wein wurde aufgefüllt. Ich dachte, gut, kann sie jetzt trinken. Plötzlich kam so Schaum vor dem Mund und ist hinten weggekippt. Und ich wurde verhaftet und gehängt. Weil man mich dann als den Mörder dann da identifiziert hat, ja. Sehr schön. Andererseits war es ein dieser Abenteuer, da weiß man nicht, ob die Baronin nicht sterben musste, um das Abenteuer in Gang kommen zu lassen. Na, aber wir gehen mal positiv davon aus, dass das durchaus in der Absicht des Abenteuers lag, dass ihr die Baronin überleben lassen solltet. Ja, also den Reaktionen des Spielers nach zu urteilen, war das durchaus im Rahmen des Möglichen. Ja. Auf jeden Fall auch sehr schön. Mhm. Gut, ja, es wurde noch gefragt nach Epic Fails bei der Produktion von Rollenspielmaterial. Ich habe ja schon an dem einen oder anderen Rollenspiel mit meist lektoriert oder anderweitig mitgearbeitet. Ich habe mir nochmal lustige Lektoratsfehler, also der allerbeste ist das. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Zusammenhang. Jedenfalls war das Wort, was dann plötzlich stand, schweinuiert. Schweinuiert? Ja, und so. So völlig aus dem Zusammenhang. Ich dachte, was ist denn das für ein blöder Fehler? Dann habe ich das irgendwie noch vorhin geschrieben, so quasi mit Fragezeichen. Hä? Was soll denn das bedeuten? Und das kam dann daher, dass im Original gab es in diesem Rollenspiel die Pigmen, also Schweinemenschen. So, und die hat der Übersetzer nicht übersetzt, sondern der hat dann irgendwann gesagt, ersetze Pigmen durch Schweinoide oder so, was ja auch Schweinoide. Was ja soweit richtig ist, ne? Aber natürlich taucht das Wort, das deutsche Wort pigmentiert auf, was dann eben zu Schweinoid wurde. Und einen anderen guten habe ich auch noch, der ist ein Fremdlektoratsfehler, den habe ich mal nur gelesen in einem Feder- und Schwertbuch. Und zwar war da ein Straßenkind und da kam eine Kutsche vorbei und dann stand da irgendwas von bla bla bla, Straßenbelag. Was ist jetzt passiert? Hat die Kutsche das Kind überfahren oder was? Bis mir irgendwann die Erleuchtung kam, dass das eigentliche Wort, was da stand, Straßenbalg sein sollte, was irgendwer anscheinend nicht kannte und dann zu Straßenbelag geändert hat. Sensationell. Oder vielleicht hat der Übersetzer dann auch einfach in dem Moment geschlafen, ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Fehler, weil es auch so quasi gepasst hat. Ja, ansonsten habe ich da natürlich schon alles erlebt. Von vergessenen Tabellen, nicht übersetzten Tabellen, vergessenen Namen, falsch geschriebenen Namen. Ja. Da gibt es eine lange Leidensgeschichte. Auch was auch sehr schön ist, wenn man so vier Wochen oder sechs Wochen Lektorat gemacht hat, sehr intensiv, wo man ja auch dann oftmals Geld kriegt. Und am Ende dann so, der wurde leider vom Layouter vergessen, das einzuarbeiten. Oder der Layouter hat versehentlich, einzuarbeiten muss er das dann natürlich nicht selber, sondern der Layouter hat versehentlich die nicht lektorierte Version genommen. So. Naja. Und dann gab es schon alles Mögliche. Das Härteste, da darf ich gar nicht sagen, welches Rollenspiel das war, da ist dann irgendwie einer der Übersetzer nochmal in Kontakt getreten mit dem Autor des fremdsprachigen Rollenspiels. Und irgendwie wurde dann die Übersetzungserlaubnis daraufhin dem Übersetzerteam entzogen. Das war auch ehrlich, weil es nämlich im Prinzip fertig war. Also auch sowas gab es schon. Gut. Okay. Ich habe noch einen literarischen Epic Fail rausgesucht. Und zwar nicht Epic Fail, weil er so schlecht geschrieben ist, sondern weil dem Charakter dort ein Epic Fail passiert, nämlich Kugel aus Kugels Irrfahrten, ein Teil der Dying Earth Romane von Jack Vance. Mhm. Der möchte ja quasi einem Magierturm berauben und dort wertvolle Gegenstände rausklauen, und das, was ihm dann passiert, ist, glaube ich, echt so eine Art Worst Case. Er wird vom Magi erwischt und dann erstmal als Strafe Tausende von Kilometer weg teleportiert. Ich glaube, er soll noch irgendwas besorgen für diesen Magier. Das wird ihm irgendwie noch mit aufgegeben. Jedenfalls ist er voller Rache, Gedanken will nur zurück und diesen Magier killen. Und das ist dann ja quasi das gesamte erste Buch, wo über weiß ich nicht, ob das 800, 600 Seiten, habe ich hier nicht nochmal nachgeschaut, aber darauf basiert quasi der ganze Ausgangspunkt der Handlung, dass er an einen fremden Ort geschleudert wird und sich da quasi zurückkämpft mit allen möglichen Glück und Unglück, was er da auch auf dem Weg hat. Aber das ist natürlich so Worst Case. Und das Allerbeste ist, als er dann zurück ist im zweiten Band, das allerdings ja nicht mehr von Jack Vance stammt, muss dann den Magier irgendwie killen, der das aber mitkriegt und ihn daraufhin erneut wieder weit weg teleportiert. Ja, stimmt. Das ist auch so ein Fall wie, das macht er kein zweites Mal. Oh, doch. Ja, also wer das tatsächlich noch nicht gelesen hat, sollte man echt tatsächlich mal tun. Ich muss kurz nochmal drauf eingehen, weil mir das jedes Mal wieder in den Sinn kommt. Weil Kugel ist ja auch so wirklich so ein Typ, also richtiger schöner Arschcharakter. Ja. Der zum Beispiel, also jeder andere Held, wohlgemerkt, würde ja einer Jungfrau in Nöten durchaus zur Hilfe eilen. Kugel nicht. Ja, also es gibt so Sachen, da hasst man ihn für, dann gibt es aber wiederum so Szenen, wo er total liebenswürdig einem wird. Also das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Ja, ich wollte noch ansprechen, interessante Patzermechaniken. Genau. Erstmal schon sehr cool. Ich denke, das werden wir nochmal separat besprechen. Da hat Jägernet schon zwei coole Patzer-Tabellen gepostet zu Klettern. einmal und das andere habe ich eben gar nicht im Kopf. Jedenfalls halt Patzer, insbesondere kritische Patzer, auch kritische Erfolge, sind ja durchaus bereichernd fürs Rollenspiel. Finde ich jedenfalls. Genau, war ja so gefragt, was sollte man machen, wenn die Helden das Schloss nicht aufkriegen. So, jetzt sind ja schon quasi 50 Ausgaben dieses Podcastes rum. Das heißt, man weiß, was ich antworten werde und muss. Nämlich ein Abenteuer nicht so aufbauen, dass sie unbedingt durch diese eine Tür müssen. Weil wenn eine Tür zu bleibt, dann bleibt sie halt zu. Außerdem gibt es ja neben dem Schloss öffnen noch andere Möglichkeiten. Wie ich auch bei DSA erfahren musste, trotz kompetenten Mechanikus, war meine Chance, die Tür aufzukriegen bei 15%. Oder sie aufzubrechen bei, weiß ich nicht, 70%. Und da ist ja klar, ja gut, dann bleibt einem das aufbrechen. Also meistens sind die Helden auch in der Lage, kreative Wege zu finden. Ob das nun was weiß ich, Säure ist, mit dem sie das Schloss aufätzen oder sonst was. Ja. Also man soll ruhig mal, wenn die halt Misserfolg haben, denen auch den Misserfolg sozusagen überlassen. Die wissen damit meistens auch was anzufangen. Nämlich, indem sie eine Möglichkeit finden, da doch das da durchzukommen. Da würde ich einfach den Spielern mal ein bisschen mehr zutrauen. Ansonsten gilt es natürlich immer, die Abenteuer nie als Schlauch aufbauen, wo es immer Stellen gibt, wo man durch muss, sondern ergebnisoffen abzuwarten, was passiert. Mhm. Muss auch immer nicht das eigentliche Ausgang des Abenteuers sein. Ja, aber genau, ich wollte eigentlich interessante Patzermechaniken nochmal kurz ansprechen. Und zwar bei Pathfinder finde ich eigentlich sehr schön die Patzerkarten. Ja. Hast du die auch kennengelernt? Die habe ich auch kennengelernt, ja. Ich verwende die auch. Der Nachteil an denen ist, oder das Problem an denen ist, sagen wir es mal so, ist, dass die eigentlich mal eine Langzeitwirkung haben. Das heißt, eine Langzeitwirkung ist für die SC schlecht, für die Monster, die nur relativ kurz auftauchen, und auch für NSC ist die relativ unschädlich. Nicht immer, aber so die Tendenz, sage ich mal. Mhm. Das heißt, ich bin dazu übergegangen, das so zu machen, den Helden, also oder die Monster machen halt eine Patzerkarte gegen die Helden. Quatsch, Patzer, eine Crit-Karte, stimmt, das ist ja die Crit-Mechanik eigentlich. So, genau. Genau, das ist natürlich ein bisschen problematisch, deswegen, wie ich das gesagt habe. Das sind ja die Crits. Gut, bei den Patzern, die macht man selber. Die kann man halt noch zusätzlich dazu nehmen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe zu geben. Dazu finde ich sie tatsächlich relativ gut. Das Problem aber dabei ist, dass ja Charaktere irgendwann, wenn sie besser werden, mehr Angriffe kriegen. Das heißt, auch die Patzerwahrscheinlichkeit höher wird dadurch. Und das, also wenn man besser wird, wird auch die Patzerwahrscheinlichkeit höher. Das macht es halt so ein bisschen problematisch, ja, daraus also diese Patzerkarten zu ziehen. Wir hatten das in dem Fall gestern unserer Pathfinder-Runde. Da spielen wir ja unter anderem auch schon mit Legenden-Status. Ja. Und unter anderem hat ein Fernkämpfer 3 Angriffe und hat die auch dann ausgenutzt und hat dann halt gepatzt, ja, kritisch gepatzt. Und hat dann alle 3 Angriffe verloren. Ja, also hat einmal sich selbst getroffen, ja, und alle Angriffe verloren, ja. Wie macht ihr das mit Bestätigung des Patzers? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, schon mit Bestätigung. Ja. Gut, durch die Bestätigung des Patzers, das senkt natürlich die Wahrscheinlichkeit wieder gegen sich selber zu patzen etwas, aber gut, das ist halt trotzdem so ein bisschen problematisch. Dann habe ich noch aufgeschrieben, das DCC-System, was ja quasi auf Patzern aufsetzt, also nicht nur auf den erwähnten der Stufe 0 Charaktere, sondern sowohl Priester als auch Magier funktionieren über so eine Art Crit. Kritische Patzermechanik. Mhm. Die Magier, da ist das ja quasi so, dass sie ihre Zauber nicht mehr mit Fire und Forget sprechen. Trotzdem hat man sich an Jack Vance, dem Vorbild, orientiert, wie das schon bei D&D war. Und die Zauber vergisst man dann, wenn der Wurf sozusagen zu schlecht war. Mindestwurf ist, glaube ich, immer 11. Wenn man den erreicht, dann hat man zumindest die geringste Wirkung des Zaubers abgerufen. Ja. Ja, ist man schlechter, dann gut, dann vergisst man den Zauber und würfelt man einen Patzer, dann passiert aber auch noch was. Und da gibt es halt verschiedene Effekte. Kommt auch teilweise auf den Zauber an, aber es gibt halt das schöne Bild von einem Magier in 6 Stadien. Und das letzte Stadion ist halt nicht der Erzmagier Elminster wie bei D&D, sondern das ist halt eine ziemlich traurige, gebückt gehende Gestalt, ziemlich zerstört. Aber nämlich in der Mitte des Magi-Zyklus hat man, ist man dann auf hoher Macht, aber man sieht schon erste körperliche Veränderung zum Schlechteren. Und am Ende hat man halt durch den Spellburn, und man hat auch noch genau neben den Patzern die Möglichkeit, die eigene Lebenskraft in Sprüche zu legen, um sie stärker zu machen, hat man dem halt Tribut gezollt und sieht sehr schön. Ganz schön fins aus. Genau, und bei Priestern funktioniert es auch so ähnlich. Die können so lange beliebige Priestersprüche abrufen, bis sie einen Patzer würfeln und dadurch ihren Gott erzürnen. Und jedes Mal, wenn sie den Spruch nicht schaffen, oder jedes Mal, wenn sie sprechen, das weiß ich nicht. Ich meine, jedes Mal, wenn sie den Spruch nicht schaffen, dann wird diese Crit-Range ein größer. Also die Wahrscheinlichkeit, ihren Gott zu verärgern. Da gibt es halt auch herrliche Tabellen, was da alles passieren kann. Ja. Und ein Spiel, was ganz ähnlich auf Patzer aufbaut, oder ja, könnte man schon so sagen, ist Shadow of Brimstone, das Brettspiel halb Rollenspiel. Oder das Brettspiel, was extrem viele Rollenspielmechanismen benutzt. Und da hat man halt so, wenn man eine Verletzung hat, dann wird man halt auch auf einer Crit-Tabelle oder auch, wenn man geistig ausgenockt wird. Und kann aber auch sein, dass man mutiert. Das ist auch eine wunderbare Tabelle, wo es dann passieren kann. Ich hatte zum Beispiel das Chest-Portal, wo der Körper des SC quasi zu einem Portal für böse Sachen wird. Und wenn du dann bestimmte Sachen wirfst in der sogenannten Laternenphase, dann stehst du plötzlich in einem Hinterhalt, weil aus deinem Körper irgendwelche Tentakelwesen springen und dich verprügeln. Ja, auch eine schöne Idee. Ja. Und da gibt es allgemein ein paar Sachen, gerade die extremen Ergebnisse sind tatsächlich sehr extrem, dass halt das Dorf von Dämonen überrannt wird und ähnliches. Ja. Also Patzer-Tabellen gibt es da, glaube ich, auch echt tausende. Ja gut, da gibt es hauptsächlich auch sehr viele normale Tabellen, aber die halt extreme Ergebnisse an den Rändern haben, ja. Gibt es da halt auch sehr viele. So, schön gelöst, jetzt ist ja jetzt auch nicht direkt Patzer-System, aber zumindest schön gelöst in der Form, finde ich das ja bei Star Wars, ja. Dass du ja nicht unmittelbar patzen musst oder nicht patzt, aber wenn du die entsprechenden Symbole würfelst, dass das Ergebnis verschlechtert. Ja, ich habe Star Wars tatsächlich auch hier stehen auf meiner Liste mit interessanten Mechaniken. Genau, bei Star Wars ist es ja so, also beim neuen Star Wars muss man dazu sagen, gibt es ja schon unzählige andere Ausprägungen, dass der höchste Würfel, das ist jetzt quasi zum Warhammer höchsten Würfel, bei Warhammer gab es den höchsten Würfel auf der negativen Seite noch nicht, genau, den gibt es erst bei Star Wars, dass da ist halt auch der kritische Patzer drauf. Genau. Und der kann auch dann unterschiedlich interpretiert werden. Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz schönes Ding. Man könnte es aber auch durch 3 oder 4 Nachteile halt so ein kritisches Ereignis auch auslösen. Das ist auch eigentlich eine nette Sache. Genau. Ja, das sind die interessanten Patzer-Mechaniken, die ich mir aufgeschrieben habe. Genau, ich habe noch eine interessante Savage Worlds Crit-Hausregel. Da sind es normalerweise die Snake Eyes. Also sprich, wenn beide Würfel eine 1 zeigen. Da man aber relativ viele Bennies hat, kauft man die halt oft weg dann. Es gibt aber bei Magiern zum Beispiel die Regelung, da ist dann egal, was der Wild Die zeigt. Da kommt es mal darauf an, zeigt der Hauptwürfel eine 1, dann ist der Wurf gepatzt. Was dann bei Magiern besonders ärgerlich wird, wenn ich dann erstmal 2 oder 3 magische Geschosse auf einmal mache, muss ich auch 2, 3 Hauptwürfel würfeln. Hm. Sobald da einer eine 1 zeigt, wäre dann gepatzt. Und ja gut, das macht man meistens mit Bennies in der Hinterhand. Und er hat halt die Regel, dass er diese Regelung von den Magiern, die es unter anderem da gibt, quasi generell übernommen hat und dann immer quasi eine Auswirkung hat, ist der Hauptwürfel eine 1, durch den Wald da die Probe aber geschafft, dann passiert das und das, also eine nicht ganz so schlimme Auswirkung, oder ist der Hauptwürfel eine 1 und durch den Wald da die Probe auch nicht geschafft, dann passiert halt was Schlimmeres. Okay. Fand ich eigentlich eine ganz gute Regelung, weil die Patzer-Wahrscheinlichkeit in Häkchen relativ gering ist. Also wenn man beides ein W6 hat, wäre sie bei 1/36, also etwa 3%. Geht noch. Und das ist jetzt nicht so, dass das total wenig wäre. Aber andererseits hat man halt auch immer relativ viele Bennies, um sie zu wiederholen. Von daher ist es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen wenig. Aber man kann es halt relativ schnell fixen auf diesem Weg. Gut, damit sind wir mit unserer Liste für den Karneval durch. Haben hoffentlich ein paar lustige Anekdoten zusammengetragen. Ja, und hoffen, dass ihr uns bald wieder hört. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich wollte noch kurz auf den Ausspruch eingehen. Man seine Aufteilung für den Podcast auf eine Kerze zu legen, könnte auch ein Epic Fail sein. Wir wollten noch ansprechen den Ausspruch: Die SC sterben nur bei mir, wenn man was Dummes tut, oder man stirbt nur bei mir, wenn man was Dummes tut. Wie stehst du dazu? Ja, meine Charaktere wären sowieso gestorben. Also, ja. Mich hat dieser... kein Effekt jetzt, aber... ja. Nein. Also ich bin ja auch ein sehr ergebnisoffener Spieler. Also, letztendlich muss es jeder... Also ich bin ja in einer Spielrunde aktiv, bei der sowas beispielsweise durchaus an der Tagesordnung ist. Scharf durch die Nase Luft einholen. Also der Spielleiter achtet da sehr darauf, dass die Charaktere keine, ich nenne es mal, unnötigen Tode sterben. Aber ich sage wiederum, weil es mich so oft betroffen hat, es gehört einfach dazu. Also auch wenn man nicht was Dummes gemacht hat, ja, also kann man trotzdem mehr sterben. Also, ich sag mal, das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn gerade die Beispiele vom Anfang vielleicht Beispiele dafür sind, dass man doch stirbt, wenn was Dummes tut, aber die meisten Beispiele, die auf diesen Satz folgen, sind eigentlich nur Zeichen dafür oder sind meistens Geschichten dafür, wie sehr sich Spieler und Spielleiter aneinander vorbeireden. Weil normalerweise ist es so, damit klammere ich dich jetzt aus, nein, normalerweise ist es ja so, dass kein Spieler von sich aus etwas Dummes tun möchte. Oft ist es so, dass man den Spieler nicht verstanden hat, was er eigentlich genau möchte von einem. Und deswegen halte ich es so, dass ich, wenn ich jetzt meine, der Spieler, Charakter würde jetzt etwas Dummes tun, was ich nicht verstehe, warum er das tut als Spielleiter oder was sogar dumm wäre, dann frage ich lieber nochmal nach, meistens mit den Worten, was möchtest du denn erreichen damit? Und dann kann ich mich häufig in den Gedanken, den der Spieler hat, der vielleicht sogar ganz klug war, einfinden, weil er etwas an etwas gedacht hat, an das entweder ich nun überhaupt nicht in dem Moment gedacht habe, weil es ein ganz anderer Ansatz ist, oder weil er in dem Beschreibungsraum, den ich sozusagen ihm gegeben habe, den er sich ja nun mal anders vorstellt, das halt anders sieht, als ich mir das vorstelle. Und in dem Fall, ich möchte ja nicht, dass ein Charakter stirbt, weil wir aneinander vorbeireden. Also... Das kann man dann einsehen, ja. Genau, deswegen höre ich mir gerne nochmal an, was denn da nun genau los ist. Und ja, je nachdem, was denn da nun der Fall ist, kann man dann weiter drauf eingehen. Also jedenfalls, wenn man das Gefühl hat, dass der Spieler irgendwas oder der Charakter etwas Dummes tut, finde ich halt genau nicht, dass er dann sterben sollte, sondern genau dann sollte man nochmal nachfragen. Sterben sollte man meiner Meinung nach genau dann, wenn die Regeln es sagen. Weil das ist ein fairer Prozess, der für alle offenbar ist. Ja, okay, also das schließe ich ja damit und ein. Also ich meine ja nicht nur, weil er das muss tun, dass er damit gleich quasi vom genau. Blitz aus dem Himmel erschlagen. Und um das nochmal zu sagen, sogar bei deinem Waldläufer, genau, da bin ich mir ziemlich sicher, hat es an einem Trefferpunkt gemangelt, der dir sozusagen gefehlt hat. Dann klar hätte ich da sagen können, na komm hier, den einen Trefferpunkt, den gestehe ich dir zu, aber auf der anderen Seite, wenn ich das da mache, mache ich das nächste Mal, wenn fünf fehlen oder drehe ich nächstes Mal den Würfel oder so. Ich finde, du hättest dich ja dafür entscheiden können beim Stufenaufstieg, nee, ich nehme lieber den Trefferpunkt mehr, statt einen Fertigkeitsrang zum Beispiel. Ja. Ne? Und mit dieser Entscheidung, dass du das halt so rumgemacht hast, musst du halt leben. Wo muss ich leben? Und wir haben dadurch eine erinnerungswürdige Anekdote von insgesamt drei Charakteren, die irgendwie gescheitert sind. Genau, dann hätte ich das nicht erzählen können heute. Ja, also genau, das wollte ich nochmal zu diesem Ausspruch sagen, der meiner Meinung nach sehr fragwürdig ist. Ja, also was ich halt dann wiederum gar nicht mag, ist dann genau die also auch mit die Kehrseite, also die Charaktere dann quasi nur am Leben zu lassen, weil man dann vielleicht weiß, dass der Spieler dann in Tränen ausbricht, wenn sein Charakter stirbt. Also ja. Das Ergebnis fordert, was immer da passiert sein mag. Also der Charakter kriegt jetzt eine Blitzfalle ab, weil er reingelaufen ist und stirbt dann. Und dann zu sagen, naja, okay, nein, du bist nur, hast jetzt noch zwei Punkte übrig und ja, es kommt immer noch, es gibt so Situationen, also zum Beispiel bei Warhammer 40k, genau, hat jetzt nichts direkt mit dummes Tun gesagt, da ist mir zum Beispiel passiert, da spielen wir Halblinge, Halbling-Scharfschützen. Und die haben die Eigenschaften, sie vertragen quasi nichts, aber überhaupt nichts. Aber wenn sie austeilen, also wenn sie quasi als Scharfschütze schießen können, dann haben sie mit die mächtigsten Waffen, die da quasi auf zwei Beinen rumlaufen. Wenn du nicht gerade als Panzermech durch die Gegend eierst, aber die gibt es, glaube ich, bei Warhammer 40k nicht. Weil, genau, du hast relativ viele Schadenswürfel, kannst relativ viele tauschen und so weiter. Also das ist schon sehr einmalig, wenn die halt zu ihrem Scharfschützenschuss kommen. Genau. Jetzt war aber, wenn auf der gegnerischen Seite halt ein Scharfschütze ist, dann haut der halt so einen Halbling aber auch mit einem einzigen Schuss weg, ohne dass der jemals auch nur die Chance hatte, irgendwas zu bemerken. Und genau das ist mir dann passiert. Aber da muss man dann durch. Also, ja, das halt mal schmutzig. Ja, das haben wir dann in dem Fall auch gemerkt. Jedenfalls, da mein Charakter hilfsbereit war, man hat sich immer zwei Deskriptoren vorher ausgewürfelt, hatte ich dann Glück, dass mein nächster Charakter nicht mehr hilfsbereit war und von daher erst gar nicht in diese Situation gelangt wäre. Aber ja, jedenfalls bei sowas, das ist immer schwierig. Also ich hatte zum Beispiel bei Pathfinder einmal so, Charaktere machen Tür auf und das Monster lähmt sie. Alle haben ihren Wurf verpatzt. Ja, und das ist natürlich eine höchst ärgerliche Situation, weil das schreit ja sozusagen nach Total Party Kill. Also ich habe mich dann so entschieden, dass das Monster das im ersten Augenblick auch nicht merkt und erstmal nur normal angreift, statt jetzt zum Beispiel so ein Coup de Grâce anzusetzen. Mhm. Und insofern hat dann einer der Charaktere normal Schaden gekriegt. Und in der zweiten Runde gab es dann schon einen, der wieder handeln konnte. Also so haben sie sich da dann selber rausziehen können. Aber sowas sind halt Situationen, die empfinde ich selber als schwierig. Ja? Oder wenn du halt in eine Falle läufst, wo du auch vorher keinen Wahrnehmungswurf am besten hattest und nichts und dann plötzlich, 17W6 Feuerball oder Klavierfeldtrommel. Ne? Mhm. Das sind immer schwierige Sachen. Es sollte vorher zumindest ein, zwei, drei Würfe geben, wo man auch die Chance hatte, dass... Ja, klar, eben drum. Genau. Eben drum. Aber wie gesagt, wenn auf der anderen Seite halt dann gemogelt wird, also das finde ich jetzt, das ist mein Empfinden auch jetzt in meiner aktuellen Pathfinder-Runde, dann werden die Spieler auch durchaus schon unvorsichtiger. Ja, das kann ich mir auch einfach vorstellen. Weil dann der Hintergang ist, entweder mache ich mir einen neuen Charakter oder der Spieler, der wird da schon darauf achten, dass das halt nicht passiert. Da stelle ich halt fest. Also da achtet man schon nicht mehr so auf seinen Charakter, weil das wird dann nur ein inflationärer Gedanke irgendwo. Ja, klar, wenn man weiß, der Spieler, der haut einen da raus, dann kann ich auch unvernünftige Situationen machen. Genau das führt nämlich meiner Meinung nach dazu, dass die Charaktere Dummes tun. Oder, beziehungsweise, es gibt dann halt auch solche fiesen Spielleiter, wo man dann halt, ne, wo ich gerade gesagt habe, man tritt irgendwo rein, zack, du bist tot, dass man dann so übervorsichtig wird. Also beides ist, glaube ich, schlecht als Spielstil. Ja, also da kommt es ja natürlich auf den Spielleiter dann auch drauf an, also was lässt er zu, was lässt er nicht zu. Also es gibt ja auch Spielleiter, die Charaktere dann bewusst damit herausfordern, indem plötzlich Dinge passieren, die gar nicht vorgesehen waren, also oder zumindest die wo man gar keine Chance hat, dann darauf vernünftig zu reagieren, wie zum Beispiel, wenn irgendwelche Würmer aus dem Boden brechen, die sowas halt dann, also der Spielleiter dann einfach nur den Charakter triezt, weil ihm irgendwas nicht in Kram gepasst hat. Ja, stimmt, das gibt's natürlich auch. Das können Würmer aus dem Boden brechen, so grundsätzlich klar. Ja, das sind natürlich überraschende Gegner, das kann mal passieren, aber wenn man sich dann dazu einsetzt, dann damit seine Spieler zu triezen. Ja, also man kann den Charakter ja durchaus gewähren, dass, was ich, der Boden fängt an zu vibrieren und mach mal Wahrnehmungswurf, ob du es feststellst oder nicht. Wenn das halt gar nicht gewährt wird und plötzlich baut sich da einmal dann so ein riesen Wurm dann auf. Also wie du schon sagst, also das muss schon dann irgendwo ausgewogen sein. Also entweder habe ich dann die Chance zu fliehen, wenn ich darauf reagiere, oder also genau, mir ist das Spiel da wichtig. Ich schummel nicht, ich drehe keine Würfel, aber auf der anderen Seite, es muss immer fair sein. Ja. Und wenn die Spieler sich dazu entscheiden, zurückzuziehen, gut, geht auch nicht in jeder Situation, aber man sollte immer gucken, vielleicht haben sie die Chance, vielleicht haben sie auch andere Ideen. Ich hatte zum Beispiel in der Smart-Spitze, genau, das habe ich noch nicht im Podcast berichtet, weil es erst neulich war, auch interessant, auf der Wasserebene haben sie sich durchgekämpft. Also die Warnand ist natürlich ziemlich schwierig. Mhm. Wenn da Wasserelementare auftauchen, dann sind die halt mal im Wasser und kommt man halt nicht drum rum, dass sie dort sind. Jedenfalls einer der Charaktere ist dann auch geflohen in einen so, da habe ich noch vorher gesagt, ey, oh, wenn da einer flieht, dann ist dann halt Luke aufgemacht, da durchgeschwommen in einen schon komplett überfluteten Gang und ist dann halt weitergetaucht, während die anderen gegen diese Wasserelementar gekämpft haben. Und natürlich wurde es dahinter eigentlich immer nur noch schlimmer. Der ist dann irgendwo bei einer anderen, eine Triade war es nicht, aber so ein ähnliches Wesen rausgekommen. Da hat er dann auch eine faire Chance gehabt, sage ich mal, sie sozusagen mit ihr vernünftig zu reden. Also sie hat nicht sofort irgendwie Zauber auf ihn gewürfelt. Hat es dann auch tatsächlich geschafft, von dort quasi freie Passage zurückzubekommen. Sie hat ihm ein Amulett mitgegeben, das sie Wasserelementar sozusagen angewiesen hat, ihn vorbeizulassen. Mhm. Genau, das hätte aber auch ziemlich in die Hose gehen können. Also da muss man halt sozusagen, okay, der Spieler möchte das machen, mal gucken, was draus wird. Ne? Also hat mich dann selber überrascht, was da draus geworden ist. Ich habe da schon mit ganz anderen Dingen gerechnet in dem Moment. Ja. Ja, so kann das alles kommen. Ja, bin ich auch wieder sehr gespannt, wie es weitergeht. Gut. Ja, das zu dem Ausbruch, denke ich. Ja, kann man so stehen lassen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.